Da ist endlich die Cleveland Street, an der das Krankenhaus aufragt. Das rot leuchtende Schild Notaufnahme über dem Vorbau dient ihr als Leuchtturm. Es ist 2.46 Uhr. »Ich war schneller«, denkt Ella. »Wenn Danny recht mit dem Zeitpunkt hat, war ich schneller als...« In ihrem Rückspiegel taucht ein roter SUV auf, überholt sie, wobei er fast mit ihr kollidiert und rast dann weiter. Ella bekommt den Fahrer nur kurz zu sehen, aber das reicht aus. Die dichte, spitze Haartolle ist unverkennbar. Mit aufleuchtenden Rücklichtern stoppt der SUV vor dem Haupteingang. Heraus steigt Gilbert. Schwarzes Sakko, Schlabberjeans. Bei allem Entsetzen und dem Gefühl, selbst einen Traum zu erleben, schließlich ist es kaum eine Stunde her, seit sie von ihrem Handy aus dem Tiefschlaf gerissen wurde, verspürt sie ein fast unheimliches Staunen. Weil Danny mit allem recht hatte, und jetzt weiß sie, wie er sich an der Texaco-Tankstelle gefühlt haben muss, als sein Traum zur Wirklichkeit wurde. Anstatt abzubremsen, fährt sie auf Gilberts Wagen auf. Mit weit aufgerissenen Augen wirbelt er herum und greift nach seiner Waffe. Mit der rechten Hand drückt Ella auf die Hupe. »Wacht auf, Leute, wacht auf!« während sie mit der linken die Tür aufstößt. Sie springt aus dem Wagen und zieht ebenfalls ihre Waffe, wobei sie zweierlei hofft, dass sie ihren früheren Kollegen nicht erschießen muss und dass er nicht sie erschießt. Zu Hause wartet eine kleine Tochter auf sie. »Frank! Halt, geh nicht rein!« »Ella? Was machst du hier?« »Er sieht so abgezehrt aus«, denkt sie, »so verloren und so gefährlich.« »Steck die Waffe weg, Frank!« Jetzt kommen Leute aus dem Eingang, Krankenschwestern in rosa oder blauen Uniformen, zwei Pfleger in weiß, ein Arzt in einem grünen OP-Kittel, mehrere Patienten, von denen einer den Arm in der Schlinge trägt. »Er lügt, Ella. Natürlich tut er das. Bist du denn blind?« Beide richten die Pistolen aufeinander wie zwei Revolverhelden am Ende eines Westernfilms. Auf so kurze Entfernung werden die Patronen Kaliber 40 der Smith & Wessons tödlich sein. Sollten Schüsse fallen, wird einer von ihnen höchstwahrscheinlich ums Leben kommen, wenn nicht beide. »Nein, Frank, man hat den Täter in Wyoming festgenommen. Sein Name ist Andrew Iverson, ja.« Gilbert nickt. »Das bezweifle ich nicht. Aber die beiden haben unter einer Decke gesteckt. Ist dir das nicht klar? Folg der Logik, Ella. Die waren ein Mörderteam. Benutz dein Gehirn. Wie kannst du seiner Geschichte bloß glauben? Du bist doch viel zu klug dazu. 16-mal zu klug. 18-mal zu klug.« Weitere Leute strömen aus dem Eingang und versammeln sich auf den Stufen davor. Ella würde ihnen gern zurufen, sie sollten wieder verschwinden, aber sie wagt es nicht, den Blick von Gilbert abzuwenden. Jetzt hört sie eine Sirene. Die nähert sich, ist aber noch weit entfernt, viel zu weit. »Frank, was meinst du wohl, warum ich hier bin? Warum?« Zum ersten Mal blickt er unsicher drein. »Das weiß ich nicht.« »Coughlin hat mich angerufen. Er wusste, dass du kommst. Er hat es geträumt.« »Das ist ja völlig lächerlich. Eine Lüge. Ein Kindermärchen.« »Aber trotzdem bin ich da. Wie erklärst du dir das?« Eine Krankenschwester, eine massige Frau in einem blauen Kittel, ist aus der Notaufnahme gekommen und schleicht sich jetzt von hinten an Gilbert heran. Ella würde ihr gern sagen, dass das eine schlechte Idee sei, eine ganz schlechte, doch wieder wagt sie es nicht, sonst meint Gilbert, sie will ihn ablenken, und dann drückt er ab.